Auf Frank Sileckis Frage, wann denn der Punkt gekommen sei, an dem er sich nicht mehr als Marxisten oder Kommunisten bezeichnet habe, antwortete Nikolaus A. Huber 1998: Ich würde sagen, künstlerisch mit dem Abschied der kleinen Trommel. Das war in 3 Stücke für Orchester mit Atmer, Sänger und obligatem Klavier. Ein Stück daraus heißt Annäherung an ein Wollknäuel mit Abschied der kleinen Trommel und Kommentar des Atmers. Das war für mich der Abschied direkter politischer Komposition. Zu dem Stück, dessen Stuttgarter Uraufführung 1992 Manfred Schreier geleitet hatte, schrieb der Komponist damals: Inmitten von Dimensions- und Erkenntnistremoli, versuchend Klarheit über die gesellschaftlichen Macht- und Wertebewegungen zu bekommen, eine eindeutige Positionsbeziehung. Ein für mich herzzerreißender Abschied der kleinen Trommel mit einem Kommentar des Atmers auf Rhythmusfragmenten des Dachau-Liedes. Aber in welchen effektiven Dimensionen befinden wir uns? Der 1939 geborene Nikolaus A. Huber, Schüler von Luigi Nono, unterrichtete seit 1969 an der Folkwang Hochschule in Essen, seit 1974 als Professor für Komposition. Der Umzug von München ins Ruhrgebiet war für Huber ein politisches Statement. In den 70er Jahren entwickelte er sogenannte Politrevuen und stritt für seine Konzeption eines kritischen Komponierens. Heute bedeutet ein kritisches Komponieren ein analytisches Komponieren, das nicht einfach Musik herstellt, sondern über Musik Auskunft gibt. Neue Musik sagt etwas über Musik. Das aber geht sinnvoll nur, wenn sie etwas über den Menschen aussagt. Unabdingbare Voraussetzung ist dialektisches Bewusstsein. Wenn der Mensch sich musikalisch verhält, gehorcht er zwar den Bedingungen des musikalischen Materials, aber sinnlos wäre es zu behaupten, er würde sich plötzlich gänzlich anders verhalten als sonst. Die Radikalität steckt genau darin, wo Marx sie gesehen hat. Die Wurzel für den Menschen ist aber der Mensch selbst. Der Platz, von dem aus die verschiedenen Richtungen einschlagbar sind, ist die menschliche Praxis. Auch Gerhard Stäbler kam damals aus dem kleinen Detmold mit seiner konservativen Musikhochschule ins Ruhrgebiet, um bei Nikolaus A. Huber Komposition und bei Gerd Zacher Orgel zu studieren. Während des Studiums dann in Essen gab es eine zunehmende Politisierung dadurch, dass das Ruhrgebiet in der damaligen Zeit auch schon sehr eruptiv war, was die ökonomische Umwälzung anging. Und die Konsequenzen daraus waren, dass es sehr, sehr viele Streiks, sehr viele Unruhen gab in der arbeitenden Bevölkerung, was sich auswirkte auf die Studenten auch. Und in der Zeit habe ich zusammen dann mit Freunden die Musik Eislers näher kennengelernt und dann auch den Eislerchor in Essen gegründet. Und in diesem Zusammenhang sehr enge Kontakte dann auch zu Kultur und Kunst der Arbeiterbewegung, nicht nur in der Zeit, sondern auch davor und in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts kennengelernt. Und dieses ganze Umfeld, zeitgenössische Musik, Musik der Arbeiterbewegung und so weiter, das hat mich sehr geprägt und hat eine Basis für eine Musik geschaffen, die vielleicht manche zwischen allen Stühlen sehen, aber die versucht hat, in der jeweiligen Zeit Antworten, musikalische, künstlerische Antworten auf Situationen zu finden, die ja im gesellschaftlichen Bereich, im politischen Bereich vorhanden waren. Mit einem Stück für 8 aktive Schreier, Violoncello, Synthesizer und Tonband von 1972-73 verabschiedete sich Gerhard Stäbler erstmal für 7 Jahre vom Komponieren und widmete sich direkter Aktion und Vermittlungsarbeit. Obwohl mit Persönlichkeiten wie Nikolaus A. Huber und Matthias Spalinger an den deutschen Musikhochschulen jahrzehntelang linke Intellektuelle gelehrt hatten, die für ein politisch reflektiertes Komponieren standen, schien diese Generation doch die längste Zeit keine Nachfolger zu finden. Zumal nach 1989 als politisch exponierte Künstler vollends an den Rand gedrängt wurden. Man hat sich schon zunehmend als eine verschwindende oder sogar verschwundene Minorität gefühlt. Das ist so. Aber ich habe schon versucht, dagegen anzuarbeiten. Ich habe auch kontinuierlich an dem Problem Musik und Politik weitergearbeitet. Beschreibt Matthias Spalinger seine Position. Während es in den 70er Jahren fast so etwas wie einen marxistischen Mainstream auch in der neuen Musik gab, bereitete eine kräftige Welle der Entpolitisierung dieser konjunkturpolitischen Komponierens bereits in den 80er Jahren ein Ende. Neue Einfachheit, aber auch neue Innerlichkeit waren feuilletonistische Schlagworte für diese Tendenz. Gerhard Stäbler, der 1949 geborene, heute in Düsseldorf lebende Komponist, begann damals wieder zu komponieren und blickt heute nicht ohne Selbstkritik zurück. Ich glaube, dass diese Sedierung, die in den 80er Jahren passiert ist, hauptsächlich darauf basiert, dass in den vorangegangenen Jahrzehnten 60er, 70er zu wenig darüber nachgedacht wurde, wie man Ideen realisiert und umsetzt. Man hat viele Dinge gemacht, aber zu wenig darüber nachgedacht, wie kann ich Mittel finden, dass sich das Bewusstsein, das Hören, die Wahrnehmung tatsächlich ändert. Und im Nachhinein würde ich sogar sagen, dass genau diese Generation die Basis dafür gelegt hat, nicht nur für die Entpolitisierung der 80er, sondern auch für die kulturelle Situation jetzt, nämlich die Verramschung der Kultur vorzubereiten, in dem Sinne, dass alles zu Unterhaltung wird. Und das fing meines Erachtens bereits in den 70ern an. Auf der einen Seite im pädagogischen Bereich wurde die Popularmusik immer wichtiger. Das war damals noch so trendy im Bereich der Musikerziehung, auch an Hochschulen, dass immer mehr Popularmusik gemacht wurde. Und damals empfand ich das schon als Anbiederung und das hat sich bewahrheitet. Es ist Anbiederung und heutzutage wird nur nachgehechelt und wird der Unterhaltungsmusik so in breiten Raum eingeräumt in den Schulen und an den Hochschulen, dass eigentlich für die Ausbildung der Sinne gar nichts mehr übrig bleibt. Man vermeidet sämtliche Anstrengungen, überhaupt zu hören, hören zu können, sehen zu können und so weiter. Und das fing meines Erachtens im Rückblick gesehen bereits in den 70er Jahren an, dass man die Kultur gebrauchte als ein Möbelstück, als ein funktionales Ding, was nicht wirklich Anforderungen stellte, die die Sinne insgesamt zu entfalten und zu entwickeln. Offenbar hat es in der akademischen neuen Musik länger gedauert als in den anderen Künsten. Denn schon seit gut 10 Jahren prägt Politisches und Dokumentarisches die großen internationalen Kunstausstellungen und Biennalen und hat längst auch die Theater erobert. Mit einiger Verspätung zeichnet sich die Tendenz seit ein paar Jahren aber auch im Bereich der zeitgenössischen Musik ab. Kurz vor ihrer Emeritierung erlebten Nikolaus Ahuber und Matthias Sparlinger dann eine Generation von Schülern, denen der gesellschaftspolitische Kontext ihres Tuns zu einer zentralen Frage wurde. Es gibt heute wieder junge Komponisten, die sich mit den Konventionen und Institutionen des Betriebs nicht ohne weiteres abfinden wollen, die sich fragen, wie sie auf neuen Wegen ein anderes und größeres Publikum erreichen können und neue Veranstaltungsformen erproben, die durch die im digitalen Zeitalter virulent gewordene Urheberrechtsfrage zu Netzaktivisten werden und die sich zu Gruppen zusammenschließen, um der Vereinzelung im brutalen Konkurrenzkampf vorzubeugen. Maximilian Markoll, geboren 1981, der von 2001 bis 2006 an der Folkwang-Hochschule in Essen studierte, beschreibt seinen persönlichen Aufbruch. Natürlich kriegt man genau da irgendwann diese Idee von wegen, das kann nicht sein, dass wir hier alle irgendwie so unsere nette guten Abendkunst machen und uns gegenseitig auf die Schenkel klopfen oder auf die Schultern klopfen. Und das ist einfach feige. Ja, dieses Gefühl hat sich bei mir irgendwann durchgesetzt. Ja, dass das einfach feige ist, sich von der Welt eigentlich abzukehren und da in irgendeinem Diskurs rumzudümpeln, den sowieso niemand interessiert. Das hilft niemandem. Aber ich habe einfach behauptet, wir sind alles feige Arschlöcher. Damals. das gab natürlich so ein bisschen Ärger. Johannes Kreidler, Jahrgang 1980 und von 2000 bis 2006 Schüler von Matthias Sparlinger an der Freiburger Musikhochschule, erklärt seine Politisierung so. Für die ganze Generation mag ich ungern sprechen. Ich glaube aber generell, dass es heiße politische Themen gibt seit ungefähr den letzten 10 Jahren. Also sowas wie Globalisierung, der Clash der Kulturen und natürlich die Finanzkrise und Schuldenkrise jetzt und der technologische Fortschritt der digitalen Revolution. Ich würde es eine Revolution nennen. Das sind Themen und Mittel, die jeden betreffen und die dann vor allem auch dank Technologie in der Musik verstärkt zum Tragen kommen. Also mir ging es halt zum Beispiel so, dass ich mich eben sehr dafür interessiert habe, mit Samples zu arbeiten am Computer. Man bekommt da ja mittlerweile 5 Millionen Musikstücke im Netz und habe mich dann eben dafür interessiert, mal ganz viele Mengen zusammen zu kollagieren, habe das jahrelang gemacht. Aber dann wurde irgendwann auch klar, dass das ein Politikum ist in Form des Urheberrechts. Und das geht nicht nur mir so, sondern das ist eben was ganz Allgemeines, dass in Anbetracht der Möglichkeiten der digitalen Kopie in der vernetzten Welt eine neue Verhandlung des Urheberrechts zum Nutzen der Menschheit geboten ist. Und das betrifft eben ganz konkret mich als Komponisten und ob ich will oder nicht. Ich habe erst jahrelang sozusagen unschuldig Musik gemacht und komme aber nicht drum herum, dass ich nun mal Geld verdienen muss, dass ich bei der GEMA bin und dass ich dann mich dann mit den Modalitäten des Urheberrechts bei der GEMA-Anmeldung von einem Werk beschäftigen muss. Und so passiert Politisierung in der Musik heute. Gerade einmal 30 Sekunden dauert dieses Stück, in dem Johannes Kreidler nicht weniger als 70.200 Zitate untergebracht hat. Mit einer Aktion, bei der er mit einem Lastwagen bei der GEMA-Zentrale in Berlin vorfuhr, um die 70.200 Formulare abzuliefern, mit denen er die Zitate ordnungsgemäß nachwies, führte er die Urheberrechtslage im digitalen Zeitalter im September 2008 öffentlichkeitswirksam ad absurdum. Martin Schüttler, 1974 geboren und Schüler von Nikolaus A. Huber, relativiert das Bild einer neuen, politisierten Komponistengeneration etwas. Ich sehe schon, dass in den letzten Jahren sich da ein verstärktes Interesse wieder entwickelt hin zu solchen Themen, zu solchen politischen und gesellschaftlich relevanten Themen, mit einem Aber. Denn ich sehe, dass durchaus nicht in weiten Teilen der jüngeren Komponistengeneration. Also wenn ich wirklich so auf zeitgenössische Festivals gehe, mir Konzerte und Entwicklungen anschaue, die Zeitschriften lese, dann würde ich doch feststellen, dass der Großteil der jüngeren Komponistengeneration nach wie vor eigentlich sich mit musikimmanenten Themen beschäftigt. Also doch das, was ich für die 80er, 90er Jahre sehr stark attestieren würde, dass es da eine starke Zuwendung dem innermusikalischen Diskurs hin gab, dass das nach wie vor immer noch gepflegt wird. Also dass es durchaus nicht alle Komponisten betrifft. Was ich auf jeden Fall sehen würde, ist, dass es zunimmt, dass es auch gerade von Veranstalterseiten vielleicht auch ein bisschen stärker in den Mittelpunkt gerückt wird, dass es also nicht unbedingt mehr nur eine ausschließliche Randposition darstellt, die ganz gelegentlich mal auftaucht. Wie sieht Matthias Spalinger diese Komponistengeneration? Beobachtet er auch so etwas wie eine neue Politisierung unter seinen Schülern? Ich würde es nicht verallgemeinern, aber etwas in der Art beobachte ich auch, weil allgemein von einer zunehmenden Repolitisierung gesprochen werden kann. Das liegt einfach in der Tendenz. Es ist nicht so wie 68, es sind ganz andere Grundvoraussetzungen und das ist auch emotional oder von der Erlebniswelt her ganz anders unterfüttert. Aber die ökonomischen Krisen, die mobilisieren einiges an Bewegungen und an Denkbewegungen. Das, was jetzt als politische oder Musik mit politischen Inhalten auftritt, das ist alles viel lustiger, als das 1968 war. Ja, das war entweder tröge moralistisch mit drei Gitarre-Akkorde und einem Text dazu, oh, muss das immer so sein? Ja, oder anklägerisch, oder es war halt Kampfmusik. Da gibt's auch bessere und schlechtere und zivilisiertere und weniger zivilisierte, deren Hauptanliegen aber die Durchschlagskraft ist. Ja. Also andere Leute überzeugen oder auch mit Argumenten niederringen. Die Musik ist immer ein paar Jahre hinterher. Ne. Die 68er Bewegung fing in den Musikhochschulen 1974 an oder frühestens 72 auf einer breiteren Ebene. Einige Vorreiter hat's gegeben. Die war halt Bestandteil von einer großen Bewegung, man kann fast sagen, von einer mindestens europäisch-amerikanischen Bewegung mit dem Vietnamkrieg zusammen. Das ist heute leider nicht der Fall. Leider oder vielleicht ist es auch eine Chance, dass dann so Überformungen nicht stattfinden. Es ist ein bisschen privatistisch. Ne? Es ist so öffentlich und so privat, wie die Computernutzung auch ist. Nämlich alles wird ins Netz gestellt, noch das Privateste und kann sofort von aller Welt eingesehen werden. Aber es ist gesellschaftlich irrelevant. Aber es bleibt nicht vollständig irrelevant, weil es gibt auch Vernetzungsformen, die wirklich eine Vergesellschaftung sind. Also sowas wie die Leute um den Martin Schüttler machen, Stock 11. Und wenn es nur das ist, dass sie Geräte gemeinsam nutzen, ja, oder dass sie im selben Haus wohnen oder gemeinsam Konzerte veranstalten oder dass sie Erfahrungen austauschen, und da schaut es nicht so richtig, worin die Organisationsformung eigentlich besteht. Sie haben keine gemeinsame Ästhetik, aber sie vertragen sich gut. Ja, das ist doch schon mal sehr gut. Was hat's für nächtelange Auseinandersetzungen am Rande der 68er Bewegung? Das war ja alles überhaupt nicht zentral. Ja, aber die Komponisten und die Musiker haben sich nicht nur die Köpfe heiß geredet, sondern sie haben sich auch nahezu gegenseitig eingeschlagen über Detailfragen. Das seit 2002 bestehende Netzwerk Stock 11, dem unter anderem Maximilian Markoll, Martin Schüttler, Hannes Seidel und Michael Meierhof angehören, ist keine Künstlergruppe, die sich auf ein gemeinsames Manifest gründen würde, und es gibt auch kein nachvollziehbares ästhetisches Programm. Die interne Interaktion, der Austausch unter den Komponisten und die intensive Zusammenarbeit mit Interpreten wie dem Pianisten Sebastian Berweck scheint wichtiger zu sein als die Kommunikation von Positionen in die Öffentlichkeit. Und doch sind diese Komponisten nicht zufällig zusammengekommen, und es gibt auch so etwas wie Linien, die sich durch eine Reihe von Arbeiten unterschiedlicher Stock-11-Mitglieder ziehen. Etwa zentral das Einbeziehen von Alltagsgeräuschen und das Hereinholen von Realität in die Musik. Es fing damit an, dass ich sehr frustriert war und gemerkt habe, dass ich das sehr, sehr feige finde, was ich mache und was viele Kollegen machen, sagt Maximilian Markoll. Und ich habe das auch nicht versteckt und war sicherlich auch unfair zu vielen Freunden und Kollegen. Und habe halt Wege gesucht, wie ich anknüpfen kann an das, was mich unmittelbar umgibt und was mich erstmal akustisch betrifft. Und ich habe das Fenster aufgemacht und geguckt, was da ist. Und da war die A52. Und die habe ich genommen und habe sie transkribiert und habe versucht herauszufinden, ob mich daran was interessiert und was mich dann daran interessiert, wenn mich was interessiert. Und es hat mich sehr interessiert und ich habe dann angefangen, mich mit Transkription zu beschäftigen. Und über das Aufnehmen und Transkribieren von Klängen sozusagen versucht, meine unmittelbare akustische Umgebung in meiner Alltagswelt abzuklopfen. Und da bin ich immer noch dran. In letzter Konsequenz der Alltag immer politisch. Also genau das, was mich direkt unmittelbar betrifft. Also das war für mich eine Möglichkeit, aus dieser Sackgasse rauszukommen und offen zu sein für alltägliche Realitätserfahrung eigentlich. Ne? In der bildenden Kunst ist es völlig normal, dass der Künstler Alltagswahrnehmung, Alltagserfahrung irgendwie in der Kunst verarbeitet und vermittelt und so weiter. Und in der Musik ist es irgendwie immer noch komisch oder neu oder so. Eine Studie über akustische Realität entsteht. Montagmittag, Essen Huttrop. Und ein Jahr später, Samstagmorgen, Berlin-Neukölln. Studie und Selbstporträt mit Hirsch. Ich habe geguckt, was findet eigentlich vor meiner Tür statt. Und vor meiner Tür fand Innenhof statt. Und in diesem Innenhof fand eine merkwürdig geartete Konversation zwischen gefiederten Nachbarn statt. Ja. Und die war da und die habe ich genommen. Das macht es natürlich alles nur noch schlimmer, weil das Problem mit Transkription ist, dass man ganz, ganz schnell in Ecken gerät, mit denen man nie was zu tun haben wollte. Ja, man hat plötzlich Probleme mit Narration, mit Programmmusik und mit diesem ganzen Krempel. Und jetzt habe ich auch noch angefangen mit Natur. Das ist schwierig, ne? Aber dieses Gepiepste da ist sehr merkwürdig und nicht, das ist jetzt kein Vogelgesang oder so, sondern das sind so einzelne Piepstöne. Die wurden übersetzt in eine Klavierschicht. Dann unten drunter ist eine Aufnahme von mir, wie ich dieses Stück schreibe. Man hört mich arbeiten die ganze Zeit. Das fängt auch damit an, dass ich eine Flasche aufmache und mich entspanne. Was schon mal irgendwie klar macht, so hier von wegen Hochkultur, und vergesst es auch, ne? In meinen Arbeiten interessiert mich besonders eine direkte Bezugnahme zum Alltäglichen, das Verwenden von akustischen Nebenprodukten des täglichen Lebens. Klangmaterial wie etwa Aufnahmen aus einem Supermarkt, mediale Störgeräusche, YouTube-Videos oder profane Gegenstände wie zum Beispiel eine Waschmaschine. Ich subsumiere dies unter dem Begriff der Diesseitigkeit. In Abgrenzung von der Auffassung eines romantischen Eskapismus, der in Musik Ausdruck und Empfindsamkeit sucht und einen Ort des Besonderen und Heiligen konstruiert, ist eine diesseitige Musik in erster Linie auf das gerichtet, was tatsächlich da ist. Hier und jetzt. Dinge, Klänge, Strukturen, Medien, soziale Verhältnisse, politische Ordnungen. Darunter ist jedoch in keiner Weise ein Collage-Prinzip zu verstehen, das lediglich klangliche Fundstücke zusammenfügt. Die Verwendung des Alltäglichen reicht viel tiefer und setzt eine genaue Analyse des Vorhandenen voraus. Das Material wird auf seine Klanglichkeit, seine Struktur oder seine mediale Beschaffenheit hin genauso untersucht wie auf seine historischen, gesellschaftlichen, politischen oder sozialen Implikationen. Diese kritische Auffassung des Komponierens begreift Musik nicht als ausdruckshafte Sprache, die Klänge zu Trägern von Expressivität degradiert und so missbraucht. Vielmehr wird das, was uns täglich umgibt, untersucht, enteignet, in Verbindung gesetzt. Eine Komposition ist in diesem Sinne eine Untersuchung unserer Realitäten, ein Kommentar zu unserer Lebenswirklichkeit. Schreibt Martin Schüttler und formuliert damit eine Haltung, die ihm sein Lehrer Nikolaus Ahuber vermittelt haben mag. Er hat jetzt bestimmt nicht in seinem Unterricht gezielt politisiert oder zum politisierten Komponieren aufgerufen oder das eingefordert. Das ist vollkommen abwegig, das anzunehmen, dass deshalb so etwas dann zustande kommt, dass dann die Schüler von ihm dann auch eben in so eine politische Richtung eventuell gegangen sind. Ich denke, was viel wichtiger war in seinem Unterricht, ist, dass er ein sehr, sehr weit gefasstes Denken vermittelt hat, dass eben Musik nicht zu trennen ist von allem anderen. Also so eine Art, sage ich mal, so eine Grundeinstellung Musik und Kunst und eigentlich dem Leben als Ganzes gegenüber, das sagt, man kann die Dinge nicht voneinander trennen. Man kann Musik nicht einfach nur als Musik begreifen. Es ist immer auch ein Zusammenspiel mit dem, was sonst passiert. Das ist natürlich im Kern ein wirklich politisches Denken, aber das ist nicht unbedingt ein ideologisch-politisches Denken, was sagt, so muss die Musik dann aussehen, das muss sie bewirken. Das sehe ich auch in Hubers Musik, vielleicht für die ersten Stücke, besonders der 70er Jahre mag das sein, aber für die weitere Entwicklung sehe ich das eigentlich auch nicht als sein Hauptaugenmerk, dass er eine bestimmte Wirkung zeitigen möchte durch seine Musik, sondern einfach ein musikalisches Denken, was davon ausgeht, man kann die Dinge nicht voneinander entkoppeln. Man kann nicht das Detail sehen, also das spricht das musikalische Detail, ohne auf die Welt als Ganzes zu achten. Und die Frage, welche Rolle spielt Musik in der Welt? Also ich lege Wert auf die Feststellung, dass ich niemanden versucht habe zu indoktrinieren, sagt Matthias Sparlinger. Aber eine politische Deutung von Musik war mir als Lehrer schon immer wichtig. Und wer darauf angesprochen hat, mit dem habe ich eigentlich schon immer eine Diskussion geführt oder einen Dialog geführt über die politischen Implikationen von Musik. Auch dann, wenn es sich nicht um genuin politische Musik gehandelt hat, sondern die politische Implikation von Ästhetik, die hat eigentlich in meinen ganzen Lehrveranstaltungen immer eine wichtige Rolle gespielt. Das ist tatsächlich ganz auffällig, dass die letzte Schülergeneration von den Alt-68er Altmeistern den Faden wieder aufgreift, meint Johannes Kreidler. Also ich selber habe mich damals bewusst dafür entschieden, bei Sparlinger zu studieren. Sozusagen meine Politisierung war, dass ich aus einem pechschwarzen CDU-Elternhaus in Süddeutschland komme. Und es für mich immer ein Bedürfnis war, in der Kunst auch mit einzubeziehen, dass ich meine Miete bezahlen muss und dass es Verbindlichkeiten gibt in dieser Welt. Das war im Unterricht von Matthias Sparlinger immer sehr präsent, der da konsequent keinen Unterschied macht zwischen Kunst und Leben, was ja auch heißt, dass es auch in der Kunst dann wie im wirklichen Leben Regeln gibt und so, und dass das erste Semester erstmal da beginnt, dass man einfach keinen tonalen Akkord ohne weiteres schreiben darf, weil das ein Verbot ist. Jeder tonale Akkord ist eigentlich ein Hörverbot. Und so ging das los und durchzog das ganze Studium und hat sehr den Studenten auch gefordert, sich ein Bild und eine Meinung von der Welt zu machen. Also das war immer der konsequente Unterrichtsstil bei Sparlinger. 2009 wurde von Johannes Kreidler ein Stück mit dem Titel Fremdarbeit uraufgeführt, verbunden mit einer Erklärung des Komponisten, er habe zur Erstellung der Komposition einen chinesischen Komponisten und einen indischen Programmierer engagiert, den Auftrag sozusagen in Billiglohnländer outgesourced. Für Matthias Sparlinger ist Fremdarbeit ein überzeugendes Beispiel für einen zeitgenössischen, politisch reflektierten, kritischen Ansatz. Das ist wirklich ein Stück kritische Kunst oder kritische Musik, die mit Selbstkritik anfängt. Ja, die damit anfängt, dass wir, die wir meinetwegen ökonomische Verhältnisse oder den Kapitalismus oder die Machtpolitik unserer Sphäre gegenüber den Entwicklungsländern unsere Vormachtstellung schamlos ausnutzen, die beginnt damit, dass er von sich sagt, er ist der Nutznießer davon. Ja, das ist ja eine theatralische Rolle, die er da einnimmt. Dass er sagt, er beschäftigt einen Fremdarbeiter, der für ihn komponiert, für wenig Geld. Er hat was davon, weil er verdient damit immer noch mehr, als er im eigenen Land ohne den Fremdauftrag verdient. Und beide haben einen Nutzen davon, weil das Auftragshonorar, das er bekommt, das der europäische Komponist bekommt, um ein Vielfaches höher ist als das Honorar, das er nach Indien überweist. Ja, also eine moralisch unhaltbare Position, in die er sich aus dramaturgischen Gründen begibt, indem er aber zugibt, dass er, wenn er ein T-Shirt kauft oder ein paar Turnschuhe, dass er genau das macht, ja, dass er Teilhaber des Standortvorteils ist. Was mir an dem Stück eigentlich am allerbesten gefallen hat, nicht nur die Selbstkritik oder das Verständnis von Kritik, dass das immer dasselbe ist wie Selbstkritik, weil es sonst nicht greift. Was mich noch mehr affiziert hat geradezu, das war, was dieses Wissen, diese Vorinformation für einen Einfluss gehabt hat auf die Art und Weise des Hörens. Und das ist eines von den wesentlichen Zielen, die ich eigentlich mein Leben lang verfolge, dass man so komponieren soll, dass man der Sache aber anhört, dass sie die Bedingungen, unter denen sie entstanden ist, mit in die Aufmerksamkeit nimmt und dass der Hörer gezwungen ist, das, was er hört, nicht nach festgelegten Maßstäben und nach festgelegten Zuweisungen von gesellschaftlichen, politischen Rollen von Künstlern zu hören, sondern dass er die Bedingungen, unter denen diese Kunst in Anführungsstrichen entstanden ist, dass die in der Sache nach außen gekehrt wird, ja, dass man die hören kann. Und ich habe natürlich Elemente wiedererkannt, von denen ich weiß, so komponiert der Kreidler, ja, das kann man auch nachmachen, das kann nach Anweisung auch ein anderer nachmachen. Ich habe Dinge zu hören geglaubt, die man falsch machen kann, obwohl man die richtigen Anweisungen kriegt und die dann zu was musikalisch ganz anderem werden, wo man die andere Verständnisweise von Musik mit Händen im Raum greifen kann. Ja. Durch dieses Pseudo-Verfahren und die Bloßlegung dieses Verfahrens hat sich eine Hörweise von Musik ermöglicht, die man Musik allgemein wünschen würde. Thank you. Ein Stück Musik als Konzeptkunst, könnte man sagen, das aber auch den Blick darauf lenkt, dass es keine unschuldige, im luftleeren Raum sich produzierende Musik als autonome Kunst gibt, sondern immer nur Musik, die innerhalb konkreter Produktionsbedingungen entsteht, die freilich oft betriebsblind gar nicht mehr gesehen werden. Ich mache auch ganz abstrakte, reine Musik, das will ich auch betonen. Aber auf der anderen Seite hat Musik immer konzeptuelle Aspekte. Wenn es ein Komponist ignoriert, er kann sich natürlich an den Rahmen halten und innerhalb von dem Rahmen weiß Gott was anstellen, aber der Rahmen ist ein Konzept, würde ich sagen. Und da ist dann oft auch meine Kritik, dass der Rahmen aber viel zu entscheidend ist und dass eben zum Beispiel Institutionen schon so viel selber komponieren, dass der Komponist selber nur noch sozusagen mit Buntstift ausmalt, was vorgegeben ist. Und damit bin ich immer wieder unzufrieden und möchte deshalb an dem Rahmen selber auch arbeiten. Und dann sind wir bei der GEMA, dann sind wir bei Aufführungsformen und so weiter und an der Art, wie überhaupt Musik wahrgenommen wird oder dass ich eben auch die Erfahrung gemacht habe, dass es einfach das Hören extrem beeinflusst wird dadurch, welche Informationen man dazu gibt. Mir ist sehr häufig in den letzten 15, 20 Jahren entgegengekommen, so etwas gerade zum Stichwort Musik der 60er Jahre, Experiment mit Aufführungssituationen und so weiter, so eine Haltung in etwa, das war ja sehr wichtig, dass das mal gemacht wurde, jetzt haben wir das auch mal erledigt. So, und jetzt zurück zum Eigentlichen, also wieder in den Konzertsaal. Jetzt machen wir wieder unsere Streichquartette. Das ist sehr überspitzt wieder formuliert und es gab ja auch die ganze Zeit verschiedene Komponisten, die das anders gehandhabt haben. Aber so die Grundtendenz war doch stark, das ist jetzt mal abgehakt und wir haben das mal ausgeweitet, das Material ist erschlossen. Es hat sich auch so etwas eingestellt wie eine Art Müdigkeit der Materialforschung, was ist noch alles möglich und welche Möglichkeiten gibt es sonst noch, Musik zu fassen, und dass so eine Gegenbewegung das eigentlich wieder zurückgenommen hat, nach dem Motto, das war jetzt mal interessant, aber jetzt wieder zurück zum eigentlichen Kerngeschäft. Und dass inzwischen da Ansätze sind, die eigentlich weit darüber hinausgehen, was den Umgang damit betrifft. Und zwar insofern, dass eigentlich das reine Erweitern der Möglichkeiten gar nicht mehr so sehr im Vordergrund steht. Was ist noch möglich? Viele Komponisten, auch aus meiner Generation, und ich denke das auch, sind eigentlich der Meinung, darum geht es gar nicht mehr im Kern. Es ist quasi eigentlich alles Mögliche schon gemacht worden. Und ob ich dem jetzt noch etwas hinzufüge an Möglichkeiten, an Klangmöglichkeiten, an Aufführungsmöglichkeiten, an Verbindungen und so weiter, ist gar nicht der entscheidende Faktor. Selbst wenn man etwas fände, was noch nicht so klanglich realisiert wurde, ist das noch kein Wert an sich und war es wahrscheinlich auch nie wirklich. Aber da wirklich wegzukommen von dem Denken und eher zu überlegen, was kann man damit jetzt eigentlich machen? Und eben nicht in die Idee zu verfallen, dann müssen wir eben zurück zu einer intakten musikalischen Sprache und Musik als ein intaktes Ganzes zu begreifen, sondern eben genau in dieser Hybridform von unfassbar viel musikalischen, klanglichen Realitäten, in der wir heute leben, da für Kontexte zu sorgen und modernes Denken oder auch Denken über Musik und über Kunst, was sich im 20. Jahrhundert entwickelt hat, genau dafür einzusetzen, wie diese Heterogenität, diese Vielschichtigkeit, diese Materialfülle in Verbindung gebracht werden kann mit unserem tatsächlichen täglichen Erleben von Wirklichkeit. Also für meine Position ist das ausgesprochen wichtig, nicht so sehr das Finden neuer Klänge, neuer Techniken, neuer ausgefeilter Kombinationen von Tonhöhen und Permutationsmuster und so weiter zu finden, sondern eine Anbindung an das, was uns tatsächlich umgibt, das, wie ich die Welt wahrnehme, was ist für mich die Wirklichkeit, und die besteht für mich nämlich nicht aus Kammermusik und zuallererst aus Streichquartetten und Philharmoniebesuchen, sondern die besteht für mich aus meinem Alltag hier in Berlin, und damit sehe ich ganz andere ästhetische Spannungsverhältnisse, die für mich nicht in diesem geschlossenen Rahmen von einfacher musikalischer Logik nur zu finden sind, und deshalb brauche ich da eben Kontexte, die für mich durchaus machbar sind, aber mit einer nicht Konventionen erfüllenden Rekombination von Elementen. Martin Schüttlers Zyklus Schöner Leben, eine Reihe von Solostücken, entsteht in intensiver Auseinandersetzung mit Solisten, Sängern wie Instrumentalisten, und arbeitet von diesem Setting ausgehend an einer Erweiterung der Aktionsmöglichkeiten. Es gibt elektronische Zuspielungen, das Instrument wird verstärkt, die Solisten müssen sich mit zusätzlichen Instrumenten beschäftigen und als Performer agieren. Wenn Schüttler in seiner Musik Elektronik einsetzt, dann ist das auch eine Reaktion auf unsere alltägliche Umgebung. Das ist eigentlich ein ziemlich direkter Bezug auch zu unserer Lebenswirklichkeit. Ich nehme einfach meine Umgebung so wahr, dass 99% aller Musik, die wir hören, beziehungsweise auch die ich höre, vielleicht bei mir ist es vielleicht ein bisschen weniger, aber im Durchschnitt sehe ich mich da nicht anders als jeden Menschen, den man alltäglich auf der Straße trifft. Ich sehe mich da quasi als einer von allen, nicht als herausgehobene Künstlerposition. Und da ist die Realität heutzutage, dass wir 99% aller Musik von Lautsprechern hören. Das heißt, der Lautsprecher als Instrument und nicht als nur ein unsichtbares Medium, was dann Klänge projiziert, sondern wirklich der Lautsprecher als Ding, also auch der Kopfhörer, den ich in meinen Ohren habe, oder das Küchenradio, was da steht, das alles sind bestimmte klangliche Umgebungen und Realitäten, aus denen normalerweise die meisten Klänge kommen, die wir wahrnehmen. Und dementsprechend ist für mich der Lautsprecher ein integraler Bestandteil meiner Stücke, ganz bewusst der Lautsprecher. Maximilian Markoll weist darauf hin, dass der Umgang mit Internet und neuen Medien auch Einfluss auf sein kompositorisches Denken hat. Ich benutze das Netz nicht als Medium innerhalb meiner kompositorischen Arbeit. Bin natürlich von dieser ganzen Idee Netz total beeinflusst, ne? Also rhizomatisch netzwerkartiges Denken ist für mich fundamental wichtig und der Gedanke, überhaupt ein Zettelkastensystem zu arbeiten und verschiedene Sachen, die miteinander irgendwie über Tagging-Systeme verknüpft sind, aufeinander loszulassen, kommt natürlich letztendlich von dieser ganzen Netzwerkidee. Gerhard Stäbler hat bereits Mitte der 90er Jahre mit einem Internetzyklus begonnen, einer Reihe von sogenannten Netzwerkkompositionen, die das technische Medium musikalisch reflektieren. Für Stäbler war es immer ein wichtiges, auf seinem politischen Denken fußendes Anliegen, die konventionellen Bahnen der Vermittlung zu verlassen und die Musik an andere Orte und zu anderen Hörern zu bringen. Heute stellt er fest, dass er beim Erschließen neuer Räume und Kontexte wieder mehr Mitstreiter hat. Das Grundkonzept meiner Arbeit insgesamt ist, das hinzuzufügen, was mir fehlt. Und wenn es notwendig ist, zum Beispiel bestimmte Aufführungsformen zu suchen, um bestimmte Ziele zu erreichen, dann muss ich das selber organisieren, wenn das niemand anders macht. Ich sehe bei vielen jungen Kollegen, sowohl Komponisten als auch Musiker, dass ich vieles nicht mehr machen muss. Das heißt also, ich muss im Prinzip kein Organist sein, weil es viele junge Organisten gibt, die auf ähnliche Weise Programme machen, wie ich es für nötig hielte. Oder ich muss bestimmte Veranstaltungsformen nicht machen, weil ich sie in Leipzig, in Berlin oder an anderen Orten finde. Unter Umständen muss ich an Orten, die ich in den 80er Jahren zum Beispiel bereits bespielte im industriellen Raum, vielleicht muss ich dort wieder Veranstaltungen machen, um ganz andere Formen zu zeigen, die dort nötig wären. Zwischen Urheberrechtsdebatte, einer neuen Sensibilität für Kontexte und Institutionen und einer Hinwendung zum Alltag gibt es eine Reihe von Indizien für eine Politisierung von doch zumindest Teilen der jüngsten Musik. Dabei fällt auf, dass die Komponisten höchstens in der Urheberrechtsfrage klare politische Forderungen stellen und dass es ideologische Auseinandersetzungen und Polemik gegen unpolitische Kollegen zumindest öffentlich nicht gibt. Martin Schüttler sagt, politische Musik für mich ist eine, die nicht explizit politisch etwas fordert oder politisch für etwas Stellung nimmt, sondern ich denke, und vielleicht ist das auch ein Unterschied in der jüngeren Generation generell, dass das Bewusstsein dafür stärker ist, dass die Musik weitaus weniger stark eingreifen kann in politische Prozesse, wie das vielleicht mal gehofft wurde, dass man mit Musik durchaus politisch etwas verändern kann, ganz gezielt etwas verändern kann. Sondern dass es eher darum geht, Dinge bewusst zu machen, also gesellschaftliche Prozesse kritisch zu beobachten und die eben offen zu legen, Dinge miteinander in Verbindung zu bringen. Gier für Oboe, Schlagzeug, Klavier, Kontrabass und Live-Elektronik ist gewiss nicht zufällig in den Krisenjahren 2007 bis 2009 entstanden. Es führt musikalisch vor, was der Titel verspricht. Also in Gier geht es im Prinzip um Anhäufung. Im Prinzip besteht die gesamte Elektronik nur aus zwei Materialien. Wenn man mal von den Verstärkungen der Instrumente absieht, gibt es im Wesentlichen Soundtracks von Pornos, die in die Länge gezogen sind und eine bestimmte klangliche Nähe auch zu so etwas, was man mit sexueller Gier assoziieren kann oder vielleicht auch mit Maßlosigkeit, auch im Konsum von Pornografie. Auf der anderen Seite gibt es dann Aufnahmen von dem gesamten Ensemble oder von dem gesamten Klang der Elektronik plus den Instrumenten, die immer wieder neu gemacht werden, live gemacht werden und sich permanent multiplizieren. Das heißt, der Ensembleklang wird aufgenommen, die Aufnahme wird zurückgespielt, das Ensemble kommt dazu, das Ganze in dieser Mischung wird wieder aufgenommen, wird wieder abgespielt und wieder aufgenommen, wieder abgespielt, sodass im Prinzip so eine Art Leerlauf entsteht oder letzten Endes frisst sich das Stück permanent selbst, indem es sich aufnimmt und wieder aufnimmt und wieder aufnimmt. Und tatsächlich im Prinzip dadurch sich permanent x-fach faltet und überschichtet und überlagert. Und es kommt eigentlich gar nichts Neues hinzu. Thank you.